Du bist jetzt extra für ein Interview nach Kiel gekommen. Wie bist du denn hierher gekommen? Gut angekommen? Ich habe mich hier gerade in die Regionalbahn gesetzt. Die kenne ich schon sehr, sehr gut. Ich komme aus der Region, aus Norddeutschland. Bin immer mit der Regionalbahn zur Kivu gefahren oder zum Feiern. Wer ist doch mal? Luna. Luna, Tuch, Pumpe. Genau. Ja, es war sehr schön, hier wieder anzukommen. Das letzte Mal, als ich hier war, glaube ich, hatte ich einen Kater, als ich Kiel verlassen habe, nach der Kivu. Deswegen jetzt mal wieder nüchtern hier zu sein und frisch ist auch schön. Was zeichnet dich besonders aus? Was macht dich besonders? Ich würde sagen, mich zeichnet aus, dass ich Musikerin bin und dass ich mich gerne weit aus dem Fenster lehne und über Dinge spreche, die auch manchmal unangenehm sind, und meinen eigenen Weg gehe. Okay. Oh Gott, das ist so eine schwierige Frage. Halleluja. Also, sich selbst zu loben. Oder soll ich die Wahrheit sagen? Weil dann würden jetzt drei stumme Adjektive kommen. Du kannst gerne sagen, was du möchtest. Nee, das war's. Lassen wir so stehen. Kommt einfach alle zu meiner Tour. Am 19.03. zum Beispiel auch in Kiel. Und da könnt ihr einfach selber einen Eindruck davon machen. Weißt du schon, wo du in Kiel auftreten wirst? In der Pumpe. Am 19.03. Genau. 19.03. Dann wissen wir das auch schon. Du hast auch eine interessante Kindheit gehabt. Geboren in Solingen, aufgewachsen bis 6 in Polen und dann von Flensburg nach Hamburg gezogen. Wie ist es so, vom Norden in den Süden Deutschlands zu ziehen, von Flensburg nach Hamburg? Tatsächlich weiter habe ich mich nicht getraut zu ziehen als Hamburg. Ich komme mit der nördlichen Mentalität ganz gut klar. Und sie ist auch tief in mir verankert, dieses ein bisschen reservierte, kühle, nördliche, aber ehrliche und auch die Nähe zum Wasser. Ja, der Schritt ist natürlich trotzdem was ganz anderes, weil du bist auf einmal in einer Großstadt und also bei uns in Nordfriesland, ich komme nicht aus Flensburg, aber aus der Region, da tickt natürlich die Uhr irgendwie so ganz anders als in der Stadt, ne, wenn du wirklich so zwischen Deichen und Schafen nur groß wirst. Aber ich finde den Wechsel ganz schön. Also ich bin irgendwie, wenn es geht, noch immer mal draußen in der Natur oder in Nordfriesland, habe meine Ruhe zum Kreativsein und sonst Hamburg. Also würdest du sagen, so Norddeutschland ist auch für dich so eine Inspirationsquelle für deine Musik ein bisschen? Es gibt hier auf jeden Fall genug Zeit und Ruhe, um die Dinge, die man so verarbeiten muss, zu verarbeiten. Und erst, wenn ich alles verarbeitet habe, habe ich auch wieder die Ruhe, um was Neues zu schaffen, also was Eigenes zu kreieren. Und dafür ist es hier für mich perfekt. Ja. Was hat dich eigentlich zur Musik gebracht? Mich hat nicht so richtig zur Musik gebracht, sondern die Musik hat sich mich eher geschnappt, glaube ich. Wenn Musik so eine Person ist, dann war sie so, als ich auf die Welt komme, oh, dich kriege ich. Und dann habe ich irgendwie, als jung war, meine Mutter sagt, ich habe gesungen, bevor ich geredet habe. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es hört sich süß an. Deswegen sage ich das immer. Ja, dann ging es irgendwie so in der Schule los, so mit, weiß ich gar nicht, 6, dass ich auch fürs Musical und so in der Schule gesungen habe und angefangen habe aufzutreten und einmal Blut geleckt, danach nicht mehr aufgehört. Ja. Und wer sind so deine Vorbilder gewesen musikalisch? Als ich jung war, war eins meiner wichtigsten Vorbilder, weil sie aus Flensburg kam und für mich war diese Erkenntnis, dass es wirklich nicht nur Menschen aus dem Fernsehen sind, sondern Menschen auch aus Flensburg oder aus meiner Region Musik machen können. Das war ein krasser Eye-Opener natürlich. Irgendwie, als ich früher mit meiner Mutter Fernsehen geguckt habe und dann war da Gwen Stefani oder Madonna und ich habe diese Frauen gesehen und die waren noch immer verrückt verkleidet. Ich dachte so, oh, wenn ich erwachsen bin, möchte ich mich auch noch immer verkleiden und spielen dürfen. Und ja, jetzt darf ich das. Du sagst auch selber von dir, du machst Pop. Sagten ja nicht mehr viele Künstler freiwillig, dass sie Pop machen. Die versuchen das immer zu umschreiben. Wie genau würdest du deinen Pop beschreiben? Popmusik heißt ja eigentlich nur populäre Musik. Gut, in dem Sinne könnte man sagen, mache ich keine Popmusik. Noch nicht. Also Popmusik ist so ein bisschen, glaube ich, bei Leuten aus dem Alternativbereich, wo mich ja viele Leute zuziehen, so ein bisschen so ein Problemwort, weil man damit so einen ganz klaren Mainstream oder so den Mainstream immer der letzten Jahre oft für sich assoziiert, aber also für mich ist auch ein Prince oder ein David Bowie Pop und ich finde es ein guter Begriff, der einfach weitfassend ist und ich habe mit dem keine Probleme und außerdem schränkt der mich auch nicht so ein, als wenn ich jetzt weiter auf das Genre eingehe. Du hattest auch einen Erfolg mit Trettmann zusammen. Wie war die Zusammenarbeit mit ihm? Die Zusammenarbeit mit Trettmann und mit Kitschkrieg war sehr schön. Also ich verstehe mich mit denen richtig gut. Und das sind einfach so super transparente Menschen. Du redest mit denen, du weißt, was sie meinen, du weißt, dass sie das sagen, was sie meinen. Und haben irgendwie keine Hidden Agenda. Und das ist einfach super entspannt, solche Leute auch zu treffen. Und auch ein Mensch da, mit dem man so einen kreativen Austausch hat, wie ich es mit denen habe. Also die nehmen sich auch die Zeit und hören mal für mich über einen Track drüber, wenn ich irgendwie mir nicht sicher bin. Könnte man sich nicht schöner vorstellen. Wie geht's dem eigentlich? Kann ich mal wieder besuchen gehen? Auf jeden Fall. Lohnt sich auf jeden Fall, Kontakte zu halten. Wer wäre für dich so ein absoluter Traumfeature, wenn du es dir aussuchen könntest? Mit welchem Künstler würdest du gerne zusammenarbeiten? Tatsächlich war mein Traumfeature, bevor ich jemals ein Feature gemacht habe, Trettmann. Ich habe ihn auch versucht, vor 2 Jahren auf Facebook zu erreichen, bin aber knallhart in seine DMs geslidet. Und dann kam jetzt 2 Jahre später der Anruf. Oh, mein Handy wartet mal kurz. Genau, da ist er, bin ich aber brutal in die DMs geslidet und dann kam 2 Jahre später der Anruf, ob ich gerne mit dem was machen würde. Und habe natürlich direkt ja gesagt. Aber ja, das war so mein Traumfeature und das ist jetzt auch wahr geworden. Und sonst gibt es ganz viele Geheime noch, aber die äußere ich lieber nicht, nachher werden sie nicht wahr. Du singst auf Deutsch, du hast früher mal auf Englisch gesungen. Warum die Entscheidung, auf Deutsch zu singen? Ehrlich gesagt wurde mir immer gesagt, mach doch mal Deutsch, dafür gibt's einen Markt, damit kannst du was werden, viel mehr als mit englischer Bluesmusik. Aber für mich war Englisch damals immer so die Sprache der Musik, so meiner Emotionalität. Und ich habe dann tatsächlich, damit Leute aufhören, mich zu nerven, ein Lied von mir selbst übersetzt ins Deutsche und habe das halt so realtime, während ich gesungen gespielt habe, übersetzt und wollte sagen, Leute, guckt mal, wie scheiße das ist. Damit ich endlich Ruhe habe mit diesem Thema. Und in dem Moment, in dem ich es gemacht habe, habe ich auf einmal gemerkt, wieso der Vorhang gefallen ist und der Text eine ganz andere Bedeutung hatte und bei mir auch viel direkter angekommen ist, als auch bei meiner Schwester, die das gerade gefilmt hat. Und danach gab es witzigerweise keinen Weg mehr zurück. Ich habe danach nie wieder auch nur einen Satz auf Englisch geschrieben. Und jetzt bin ich auch sehr froh, der deutsche Musikmarkt, der ist noch ein bisschen ein unerforschter Ozean. Es gibt natürlich schon ganz viele Sachen, aber es gibt auch ganz viele Sachen, die noch nicht gemacht wurden und ganz viel Sprache, die noch nicht verwendet wurde und ganz viele künstlerische Identitäten, die noch nicht geschaffen wurden. Und das ist irgendwie auch spannend. Du klingst so von der Stimme, ein bisschen rauere Stimme, ein bisschen wie Nina Hagen. Die ist ja auch sehr bekannte deutsche Sängerin. Findest du sie im Vergleich irgendwie angebracht oder stört es dich eher? Der Vergleich stört mich überhaupt nicht. Ich bin sehr großer Nina Hagen-Fan, sowohl von ihr als Musikerin, als auch von ihr als Person. Ich finde es krass, mit was für einem Mut sie irgendwie in den 80ern sich auch in TV-Sendungen gesetzt hat und Dinge angesprochen hat. Das erste Mal, glaube ich, im deutschen Fernsehen darüber gesprochen hat, dass der G-Punkt noch nicht zu dem Zeitpunkt nicht nachgewiesen war und dass er auch bei ganz vielen Frauen nicht da ist und dass ein Orgasmus für die Frauen genauso wichtig ist beim Sex als für die Männer. Ich habe einfach immensen Respekt vor dieser Frau und fühle mich sehr geehrt, wenn der Vergleich fällt. Auch diese krasse Sängerin mit einer ausgebildeten Opernstimme und hat so was ganz Eigenes für sich geschaffen und auch eine der wenigen Künstlerinnen aus Deutschland, die so international sogar einen Namen bekommen haben, wenn es auch so in der Subkultur-Szene ist. Aber ja, freue ich mich sehr drüber, jedes Mal. Du bist, wie auch Nina Hagen, eben eine starke Frauenpersönlichkeit in der deutschen Musikindustrie. Denkst du, man hat das als Frau vielleicht ein bisschen schwerer, gerade im künstlerischen Bereich? Ja, man hat's als Frau, glaube ich, könnte man sagen, grundsätzlich schwerer in Deutschland oder auf der Welt zurzeit noch. Ja, also grundsätzlich, glaube ich, das größte Problem in der Musikindustrie ist, dass selbst wenn es viele Künstlerinnen gibt, da wo die Entscheidungen getroffen werden, ganz oben in den Riegen, da sitzen noch immer Männer an dem Tisch und entscheiden dann, wo was gut ist für eine Frau, was wird jetzt am besten beworben, was ist die Zielgruppe, womit identifizieren sich Frauen. Und wenn wir da einfach diversere Tische haben, in denen Entscheidungen getroffen werden, was das angeht, ja, dann wird es, glaube ich, alles ein bisschen leichter. Das ist jetzt erstmal das Ziel, dahin zu kommen. Frauen in die Chefpositionen, auch in der Musikindustrie. Ja, da machst du ja schon einen guten Start mit deiner Karriere. Du hast auch eine Frauenband. Ist das dann was anderes, als mit Männern zusammenzuarbeiten? Ich habe keine reine Frauenband. Ich habe aber Ja, ich bin ja eine Frau und habe noch drei weitere und aber einen tollen Gitarristen in Jonathan. Mir war es einfach wichtig, mit einer gemischten Gruppe unterwegs zu sein. Ich war früher immer in Bands ausschließlich mit Jungs und das war kein gutes Yin und Yang, das wir dann hatten. Irgendwann ist der Humor immer in eine bestimmte Richtung gegangen nach ein paar Tagen. Und jetzt sind wir mit einer gemischten Gruppe unterwegs. Und das ist einfach eine sehr angenehme Energie, die wir gerade in der Reisetruppe haben. Für mich gerade absolut das Richtige. Du hast schon deine Tour angesprochen, die du machen wirst. Wo geht's noch so in Kiel hin? Wo freust du dich am meisten? Auf welche Städte, auf welche Tourdaten? Ehrlich gesagt freue ich mich einfach grundsätzlich auf die Tour richtig krass. Ich freue mich auf alle Städte. Natürlich freue ich mich jetzt auf Flensburg auch sehr. Das ist natürlich so ein Heimspiel für mich. Und ich habe in Flensburg als Ali Neumann auch noch nie gespielt. Da kommen dann so Leute wie mein ehemaliger Orchesterleiter, mein Fagottlehrer und das ganz viele Menschen, die auch irgendwie einen musikalischen Kontakt zu mir haben und die, glaube ich, dachten so, wo ist eigentlich jetzt Ali verschwunden seit der Schule? die wiederzusehen und Familie da zu haben. Aber ehrlich gesagt, ich freue mich auf die ganze Tour und jede Stadt überrascht erneut. In vielen Städten war ich auch noch gar nicht, in denen ich dieses Mal spiele. Grundsätzlich freue ich mich auf die Tour und auf euch und auf alle, die kommen. Du machst ja die Tour auch, weil du ein Album rausgebracht hast, dein Debütalbum. Also, ich mache diese Tour, weil ich eigentlich einmal ein Debütalbum herausbringen wollte. Das ist aber noch nicht fertig. Jetzt mache ich diese Tour trotzdem aber noch, was mich sehr, sehr, sehr freut. Und da kann man nämlich die ganzen Lieder auch schon hören von dem Debütalbum. Aber ihr müsstet zur Tour kommen, um das Debütalbum zu hören, um die Ersten zu sein. Das kommt jetzt erst im Sommer raus, das Debütalbum. Steht schon ein Termin fest? Nee, noch nicht. Ich sage jetzt lieber nicht nochmal einen Termin, der sich dann schiebt. Hast du auch irgendwie vielleicht schon